Und ich weiß, dass es dir nicht gut geht. Habe es bereits gerochen, als du nach Hause kamst. Als du in dein Zimmer gingst und die Tür leise hinter dir zugezogen hast. Es roch ganz süßlich im Gang nach deinem Parfum, aber auch nach deiner Traurigkeit. Jetzt liegst du in deinem Bett und hast die dunkelblau gestreifte Bettdecke über dich gelegt, genauso wie die Schwere des heutigen Tages. Ach, des ganzen Lebens über dir liegt. In Embryonalstellung hast du dich zusammengerollt. Dein warmer Bauch drückt sich an deine kühlen Oberschenkel. Ich liege im Zimmer nebenan, starre an die Decke und kann dich leise durch die Zwischentür atmen hören. Gedanken rasen durch meinen Kopf, laut, leise, dann wieder lauter als zuvor. Ich bekomme sie nicht zu fassen. Geistige Abrisse über die Zukunft, über das Scheitern, über Ziele, über die Vergangenheit, über dich, über mich. Sie lassen sich nicht ordnen. Sie glitschen durch meine Finger. Ein Zimmer weiter hast du deinen Laptop nun vor dir aufgeklappt. Ein weißbläuliches Licht spiegelt sich in deinen Augen wieder. Irgendeine schöne Serie schaust du jetzt. Eine Serie, in der das Leben warm ist und Freunde für immer bleiben, in denen Ängste keine Rolle spielen. Und wenn, dann können sie gelöst werden und dienen nur einem größeren, glücklichen Zweck, der in Staffel 2, Folge 4 auftauchen wird. Doch dieses Leben ist dir genauso fremd wie mir. Deine Ängste sind vermutlich noch größer als meine, aber du hast sie ganz tief weggepackt. In die hölzerne Schublade deiner Kommode. Dort liegen sie versteckt unter Schönheitsmasken und Augentropfen. Du willst dich auflösen, so wie ich hier in meinem Bett, und ich frage mich, warum wir das nicht zusammentun, warum wir nicht beide unsere Dunkelheit nehmen und auf den Tisch legen. Dann würde sie dort liegen, heiß und pulsierend, sie würde über die Tischplatte kriechen wie eine ätzende Flüssigkeit. Warm und dampfend würde sie dann vor uns liegen und wir beide würden daneben sitzen und rauchen. Würden uns an den Händen halten und die Dunkelheit betrachten.